Hier ist Antenne Düsseldorf. Schönen guten Tag, ich bin Marc Weiß und das sind unsere Themen. Unfall, Lkw-Fahrer bei Viersen war betrunken. Erdogan lobt Beziehung zu Deutschland und das Wetter. Viele Wolken, später Sonne bis 4 Grad. Es ist 11 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Nach dem tödlichen Lkw-Unfall bei Viersen ist der Fahrer vorläufig festgenommen worden. Der Mann aus der Ukraine war laut Polizei stark angetrunken, als er auf den Streifenwagen der drei Kollegen auffuhr. Michael Bohm hat weitere Infos. Damit hat sich der Verdacht der niederländischen Polizei bestätigt, die Kollegen im Kreis Viersen auf den in Schlangenlinien fahrenden Lkw aufmerksam gemacht hatten. Um den Fahrer zu kontrollieren, hatten die Beamten ihren Streifenwagen mit Blaulicht auf den Standstreifen gestellt. Der Lkw geriet davor ins Schlingern und krachte offenbar nahezu ungebremst in das Auto. Eine 23-jährige Polizistin auf dem Rücksitz kam ums Leben, zwei weitere Polizeibeamte wurden schwer verletzt. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde festgenommen, ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Kulturzentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 40 Menschen getötet worden. Laut Innenministerium sprengte sich zuerst ein Selbstmordattentäter in dem Gebäude in die Luft. Als Menschen dann zu Hilfe eilten, explodierten vor dem Haus zwei weitere Sprengsätze. Der Anschlag passierte in einem schiitischen Viertel der Stadt. Dort hat die sunnitische Terrormiliz IS in den vergangenen Monaten immer wieder schwere Anschläge verübt. Der türkische Staatspräsident Erdogan sieht eine Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen. Es gab Probleme, aber unsere letzten Gespräche waren überaus gut, sagte Erdogan gegenüber Journalisten. Weitere Infos aus Istanbul von Mirjam Schmidt. Auch mit anderen europäischen Staaten, wie etwa mit Holland, gäbe es überhaupt gar keine Probleme, sagte Erdogan weiter. Gerade mit Deutschland und Holland waren die Beziehungen zuletzt sehr schlecht. Das lag unter anderem an dem Verfassungsreferendum im April 2017. Denn Erdogan wollte Wahlkampf führen in Europa, also vor allem in Holland und in Deutschland, und da gab es eine Menge Streit. Einen Grund für den Sinneswandel nannte Erdogan nicht. Er sagte lediglich, wir sind gezwungen, Feinde zu verringern und Freunde zu vermehren. Im politischen Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge zeigt sich nach der CDU auch die CSU gesprächsbereit. Man könne über Härtefälle reden, sagte Bayerns Innenminister Herrmann der Süddeutschen Zeitung. Wichtig sei, dass die Obergrenze von 200.000 Zuwanderern pro Jahr nicht überschritten werde und der Familiennachzug auch über den März 2018 hinaus ausgesetzt bleibe. Schon vorher hatte NRW-Ministerpräsident Laschet seiner Partei geraten, der SPD ein Stück entgegenzukommen. Die Sozialdemokraten wollen den Familienabzug ab März wieder erlauben und wollen das auch zur Bedingung für Koalitionsverhandlungen mit der Union machen. Und das waren die Nachrichten mit Marc Weiß. Das Wetter. Die Aussichten von und mit Sascha Scheuer aus der Wetterredaktion. Bitte schön. Mit leichtem Regen und Schnee ist der Donnerstag gestartet. Die dicken Wolken lockern aber immer weiter auf. Dann kommt nicht mehr wirklich was von oben runter. Mit höchstens 6 Grad bleibt es dabei kühl. Morgen alles umgedreht. Erst hat die Sonne ihre Chancen. Später melden sich die Wolken mit Niederschlag zurück bei ähnlichen Temperaturen. NRW Verkehr. Die längeren Staus gibt es hier. A3 Köln-Oberhausen zwischen Solingen und Kreuzhilden 3 Kilometer Stau. Dauert 17 Minuten länger. Und A44 Kassel-Dortmund zwischen Wörth Süd und dem Kreuz Werl 2 Kilometer und 14 Minuten Zeitverlust. Antenne Düsseldorf am Vormittag. Kurz nach 11 auf Schalke beginnt gerade die Schneeballschlacht-Weltmeisterschaft. Worin sind Sie richtig gut? Sandra schreibt, ich bin Weltmeisterin im Gegen-Türkanten-Laufen. Das kann ich barfuß ganz besonders gut, da nehme ich garantiert jede Kante mit. Sandra. Das tut mir schon beim Lesen hier weh. Wenn man mit den Zehen gegen so eine Türkante läuft, der Schmerz kommt ja immer so mit 2 Sekunden Verzögerung. Aber dann richtig. Aua. Was können Sie besonders gut? Schreiben Sie mir doch auch eben eine Mail über unsere Homepage, so wie die Sandra das gemacht hat. antennedüsseldorf.de Oder rufen Sie an 0180 55 88 770 für 14 Cent die Minute aus dem deutschen Festnetz vom Handy maximal 42 Cent die Minute. Ich bin Katharina Theule, wünsche Ihnen einen entspannten Donnerstag mit uns. Let's start a show, 'cause I want you to be mine. Still up in the clouds. to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Ever wonder about what he's doing? How it all turned to lies? Sometimes I think that it's better to never ask why. Yeah.

papir, bira bibi, ram bim papir, bira bibi, ram bim papir, bam bim bam bim. Bira bibi, ram bim papir, bira bibi, ram bim papir, bira bibi, ram bim papir, bam bim bam bim. Ich sehe gerade. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Kungs ist kurz vor Weihnachten 21 geworden. Bon anniversaire. Hier ist Kungs, Deep House DJ aus Frankreich. Gemeinsam mit Cooking on Three Burners. This Girl. Das Beste von heute. Düsseldorf. Everybody circling as vultures, negative nepotists. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.

different in the way you're looking at me lately. I'm trying to figure out the riddle. Why won't you say me? Seem to get through to you, no. Lord knows I've tried. It's not my decision to keep the distance. Could it be that I have tried one too many times? Don't you know that loving you's like a riddle? Hold me down just a little. Can we meet in the middle? Cause loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. Cause I can't tell just what the hell you want. Tell just what the hell you want. Situations, your creation, why so complicated? It's safe to say that I'm impatient. I've grown tired of waiting. Can't seem to get through to you, no. Lord knows I've tried. Every conversation sounds the same now. Could it be that I have tried one too many times? Don't you know that loving you's like a riddle? Na-na-na-na. Hold me down just a little. Can we meet in the middle? Cause loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. Cause I can't tell just what the hell you want. Can tell just what the hell you want. I don't get it, I don't get it, what you want. I don't get it, I don't get it, what you want. I don't get it, I don't get it, what you want. What you want. Cause baby, now loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Hold me down just a little. Can't we meet in the middle? Just what the hell you want. Ganz neu bei uns, Felix Jähn, Like a Riddle. Haben Sie gestern Abend Radio gehört? Da haben wir noch mal das Mark Forster Konzert im Radio gespielt. Ich liebe ja so Live-Mitschnitte. Da kommt noch mal so richtig viel Gefühl rüber, wenn das Publikum mitsingt. Man hat das Gefühl, man ist live dabei, ne? Steht da mittendrin in der Menge, hüpft mit, singt mit. Mit so Live-Mitschnitten im Radio macht das doppelt Spaß. Und da machen wir heute Abend weiter. Da gibt's ein Best-of Lichtblicke on Tour. Und da sind nicht nur die Stars dabei, die dieses Jahr mit uns unterwegs waren. Allein die wären ja schon cool. Milky Chance, Michael Patrick Kelly und Adel Tawil. So let's get back to rock the coast. See my ID. More than the passport I'm using. Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Kleine Bühnen, kuschelige Konzerte, alle rücken zusammen. Nicht nur, weil es draußen kalt ist, sondern weil wir Kindern und Familien in NRW helfen wollen, die in Not sind. Für die sammeln wir Geld. Und da sind dieses Jahr bei den Lichtblicke on Tour-Auftritten 22.600 Euro zusammengekommen. Wahnsinn. Heute Abend hören Sie hier im Radio ein Best-of Lichtblicke on Tour, die coolsten Live-Mitschnitte der letzten Jahre. Wer ist alles mit dabei? Die Imagine Dragons, Milky Chance, Michael Patrick Kelly, Adel Tawil, klar, Calvin Jones, Ray Garvey, Philipp Dittberner, Clouseau, Vincent Weiss, Mark Forster, Lionset, Max Giesinger, Andreas Burani und der jetzt kommt, Joris, Herz über Kopf für unsere Aktion Lichtblicke. Ich bin Katharina Theude. Okay, Herford, sei mal richtig laut. Okay, okay. Auch ihr hier drüben, auch euch kann ich sehen, eure Hände mit in der Luft. Sage Eo. Seid ihr noch da? Ich sage Eo. Ist euch schön warm? Ich sage Eo. Oh ja, Eo.